es nicht mehr aus. Sie nahm ihr Tambourin und rannte barfuß in die Nacht. Nach einem halben Jahr war sie ein großer Star. Das kleine Tambourin hat ihre Träume wahr gemacht. Mit den Tränen sah man nie.